Kundgabe 212. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.12.1937. Warnung vor bösen Mächten. Was betrübst du mich, liebe Seele? Lasse dir genügen. Engel sind Boten Gottes, die gesendet sind zum Dienste derer, die ererben sollen die Seligkeit. Nutzlos. Im Schreiben kann ich dir mehr geben. Bewahre dein Herz vor Ungläubigkeit und achte auf deine Seele. Es ist ein Kampf um diese von bösen Geistwesen, die dich ins Verderben stürzen möchten. Immer wieder bleibe dem Herrn treu und verlange nach ihm. Denn ob dein Geist auch willig ist, in den Reihen des Feindes kämpfen erbitterte Gegner. Der Heiland selbst steht dir zur Seite. Doch weiche nicht vom rechten Pfad, und bleibe stets sein Kind. Amen.